Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt. Und wenn du zu ihnen mit einem Zeichen kommst, sagen ganz gewiss diejenigen, die ungläubig sind, ihr bringt nur Falsches.